sonst nicht passieren, von großen Fahrten und wilden Tieren. War mal Kolumbus und kannte das Meer, mal konnte ich tanzen wie Fred Astaire. Nun lieg ich wach, such, wonach ich mich seh, und da liegst du, ich fang an zu verstehen. Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens lande ich immer wieder bei dir. Manche Glanz, den ich gesucht hab, war vergebens, denn nur mit dir find ich zum wahren Glück in mir. Mir vertraut ist und vieles verstanden.